In der Computersprache benutzt man auch im Deutschen viele Wörter aus dem Englischen. Für manche Verben gibt es aber auch eine deutsche Übersetzung. Welche Verben brauchen Sie, um am Computer zu arbeiten oder im Internet unterwegs zu sein? Hören Sie die Erklärungen. Wiederholen Sie die Verben nach dem Signal. Wenn Sie im Internet unterwegs sind, sagt man dazu auch im Internet surfen. Ein Synonym zu den Rechner einschalten ist den Rechner hochfahren. Zum Ausschalten sagen Sie den Rechner herunterfahren. Wenn Sie mit dem Cursor eine Datei wählen, heißt das eine Datei anklicken. Oft möchte man eine App oder ein Programm aus dem Internet auf dem Rechner oder Tablet speichern. Man sagt dazu eine App herunterladen. In der gesprochenen Sprache benutzt man meistens die Kurzform runterladen. Eine App runterladen. Ein Synonym ist eine App downloaden. Wenn Sie das Programm oder die App auf den Computer oder das Smartphone herunterladen und dann einrichten, heißt es eine App installieren. Wenn Sie einen Film aus dem Internet auf Ihrem Computer oder Tablet ansehen, sagt man einen Film streamen. Wenn jemand illegal in einen fremden Computer geht, sagt man dazu einen Computer hacken. Kennen Sie schon diese zwei Verben aus der Umgangssprache? Abstürzen. Das heißt, der Computer funktioniert plötzlich nicht mehr. Ein Synonym dafür ist sich aufhängen. Oh, blöd. Ich glaube, mein Rechner hat sich gerade aufgehängt. Der stürzt aber oft ab.